Als ich die Auktion betraf, hatte ich ja keine Ahnung. Als ich die Auktion betrat, hatte ich ja gar keine Wahl. Wo sollte ich denn sonst hin? Auf der Suche nach ein bisschen roher Emotion. Die Welt wurde an den Bestbietenden verkauft. Und nun ist die Auktion beendet. Alle stehen auf und wollen ein Stück von mir. Ein Stück Leber und eine Träne und die zwei Augen, meine Zähne und eine Haarsträhne ausgerissen und zwischen zwei Buchseiten geklemmt. Dieser Ausverkauf flasht mich überhaupt nicht mehr. Gar nicht so wie früher, oder? Vielleicht war ich auch gar nie auf der Suche nach irgendwas. Mein Streikbrecher und ich sind wild wie Wölfe und rot wie das brennende Athen. Mein Streikbrecher und ich sind wild wie Wölfe. Wo bist du, mein Kleiner? Wir haben uns doch mal zur Musik im Supermarkt geküsst. Zwischen Mangos und Avocados haben Coupons zerrissen und ein Feuer gemacht. Ruth Bader Ginsburg zur Rechten und Mariah Carey zur Linken. Wir sitzen in einem Restaurant und geben unsere Daten nicht an. Eine fette Pappmaché-Puppe starrt uns an. Sie starrt uns während des Hauptgangs an. Sie starrt uns während des Desserts an. Sie sieht uns sogar beim Weinen zu, als wären wir Fische in einem Aquarium. Ich sehe zu Lalina rüber und sie schluckt und sagt, ohne Acid kann ich diese Weltuntergangsstimmung einfach nicht richtig genießen. Verstehst du, was ich meine? Denke an kleine Metallteile in der Luft und ich langweile mich. Und ich hasse das. Und ich hasse diese Hitze, gefolgt von Regen, gefolgt von Kälte, gefolgt vom Feuer, die Stadt und die Menschen, die den Olymp bestaunen und ein Foto machen, solange er noch steht, während im Hintergrund die Flammen lodern und riesige Fluten von Asche und Blut auf uns zukommen. Ich bereue, dass ich an dieser Auktion dabei war.